Kapitel 20 von Chinesische Volksmärchen, gesammelt und übersetzt von Richard Wilhelm, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 20: Der Morgen und der Abendstern. Es waren einmal zwei Söhne des goldenen Himmelsgottes. Der eine hieß Hesperus, der andere Luzifer. Die beiden gerieten einst in Streit, und Hesperus schlug dem Luzifer die Hüfte entzwei. Da taten die beiden Sterne einen Schwur, sich nie mehr zu sehen. Hesperus kam immer nur abends hervor und Luzifer immer nur in der Früh. Und erst wenn Hesperus verschwunden ist, wird Luzifer wieder sichtbar. Darum heißt es, wenn zwei Brüder nicht in Frieden leben, so sind sie Hesperus und Luzifer. Ende von Kapitel 20.